Kapitel 7 Letzte Reise 1747 bis 1750. Es ist dunkel. Nur im Schloss des Königs brennt Licht. Man gibt ein Konzert. 4 Geiger, eine Flöte, am Cembalo Karl Philipp Emanuel Bach. König Friedrich sitzt an der Tür und hört zu. Ein Diener kommt zu ihm. Friedrich steht auf. Meine Herren? Die Musiker unterbrechen ihr Spiel und sehen ihn an. Der alte Bach ist da. Die Tür geht auf. Sebastian kommt in den Saal. Über 60 ist er jetzt. Alt ist er und müde von der Fahrt. Mein lieber Meister Bach, ruft der König. Er lässt ihn sich setzen, lässt ihm etwas zu essen bringen. Die Musiker beginnen wieder ihr Spiel. Dann steht der König auf und führt Sebastian in einen anderen Saal. Sehen Sie, Meister, hier habe ich ein Pianoforte, das neueste und beste. Sebastian kennt das Instrument. Die hohen Töne kommen nicht richtig, sagt Sebastian. Friedrich sieht ihn an. Probieren Sie es. Bach setzt sich und spielt ein paar Töne. Gut, gut. Aber noch lange nicht perfekt, Majestät. Ach, Perfektion, Meister. Wo gibt es die? Wir müssen sie suchen, Majestät. Und in der Musik kommen wir ihr sehr nahe. Sie ja, Meister. Kommen Sie, spielen Sie. In einem zweiten Saal stehen andere teure Instrumente. Sebastian probiert alle aus. Dann sieht er Friedrich den Zweiten an. Majestät, wenn Sie mir ein Thema geben, improvisiere ich hier und jetzt eine dreistimmige Fuge. Friedrich spielt ein kurzes Thema auf dem Cembalo. Nehmen Sie das. Bach sitzt einen Moment still, dann spielt er. Erst langsam und mit Pausen, dann immer flüssiger. Friedrich hört zu. Am Ende ist er begeistert, er klatscht. Bravo, Meister! Dann sieht er ihn an. In 6 Stimmen können Sie das nicht, Bach? In 6 Stimmen? Majestät, das kann kein Mensch improvisieren. Lassen Sie mir etwas Zeit, dann schreibe ich Ihnen, was Sie wünschen. Gut, gut, mein lieber Meister. Was denkt Friedrich? Das ist auch für einen Bach zu kompliziert. Vielleicht. Am nächsten Morgen schläft Sebastian lange. Dann geht er nach unten ins Musikzimmer. Sein Sohn Philipp Emanuel spielt auf dem Cembalo. Musik für kleine Mädchen? Fragt Sebastian. Ach Vater, so etwas spielt man heute. Kennst du das nicht? Natürlich kenne ich das. Ein Schüler Couperins. Ich habe diese französischen Melodien in viele Konzerte eingebaut. Eingebaut? Vater, lass doch mal deine großen Konstruktionen. Hier spricht die Musik von Herz zu Herz. Traurig sein, glücklich sein, Melancholie. Von Herz zu Herz? Warum? Was haben die sich zu sagen? In der Musik spricht Gott zum Herzen. Deine Gefühlsmusik da, es ist doch so mager, so wenig. Was ist in der Musik, wenn nicht göttliche Ordnung? Der Mensch, Vater. Aber Sebastian ändert seine Ideen nicht. Er weiß es ja selbst. Das Publikum will Lieder, wie sein Sohn sie spielt. Er selbst ist jetzt der alte Bach mit den alten Ideen. Nach ein paar Tagen fährt Sebastian wieder nach Hause. Fühlt er sich alt? Er hat noch die Musik für König Friedrich im Kopf. Er komponiert das musikalische Opfer für den König von Preußen. Eine Komposition mit 3 Fugen, einer Sonate und einer Serie von Kanons. Er schickt sie dem König. Dann weiter, neue Ideen. Er schreibt die Kunst der Fuge. 14 Fugen. Die letzte hat die Noten B, A, C, H zum Thema. Doch damit kommt er nicht mehr zu Ende. Er sieht nicht mehr gut. Immer öfter muss er die Noten diktieren. Immer seltener kann er selbst schreiben. Die Augen. Was soll er tun? Es gibt da eine Operation, hört er. Die ist riskant. Aber wenn alles gut geht, dann werden die Augen wieder gesund. Soll er es riskieren? Er muss es riskieren. Er lässt seine Augen operieren. Dann sieht er gar nichts mehr. Monatelang trägt er Binden vor den Augen. Die Operation ist nicht gut gegangen. Da, eines Morgens kann er wieder sehen. Er steht auf und beginnt wieder mit der Arbeit. Doch am Nachmittag fühlt er sich plötzlich schlecht. Er hat hohes Fieber. Er geht wieder ins Bett. Am nächsten Morgen ist Johann Sebastian Bach tot. Die Welt geht weiter. Sie liebt jetzt die Musik von Sebastians Sohn, Philipp Emanuel. Nur wenige denken noch an Johann Sebastian. Aber 80 Jahre später findet ein anderer Komponist, Felix Mendelssohn Bartholdy, die Partituren Sebastians und führt sie auf. 1835 die Matthäus-Passion in Berlin. Das Publikum ist begeistert. Seit diesem Tag weiß die Welt wieder, wer Johann Sebastian Bach gewesen ist. Der große Bach. Das Jahrtausendgenie? Das Wort Genie kennt man zu Bachs Zeiten im Deutschen gar nicht. Es kommt erst ab 1770 auf. Bach selbst hat eine andere Erklärung. Ich habe fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es eben so weit bringen können.